sehr auf die Wische, Wische. Alle sagen Haken über alles, du bist den Rest der Welt. Ich darf Haken, Haken, wie lieb ich dich. Wische, Wische, Haken. Ich sage nicht.